Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Hey, girl! Girl! Girl! Herzlich willkommen, Inaya. Macht mal ein bisschen Lärm. Unser zweiter Special Guest des Abends. Danach erwartet uns noch jemand, also unbedingt dranbleiben. Aber jetzt geht's mal um dich, Girl. Ich liebe dich über alles. Ich sag das jetzt ins Radio vor tausenden, hunderten Menschen. Ich weiß es nicht, Heinz muss mir später sagen, wie viele Leute zugehört haben. 330.000. 330.000 Leute! Ich liebe dich über alles. Du inspirierst mich so, du machst es so gut, du spielst so viele Shows. Ich sehe dich jedes Wochenende irgendwo auflegen. Und du arbeitest nebenbei. Und jetzt musst du mir echt dein Geheimnis erklären. Wie schaffst du das? Honestly, it's a lot. Und yeah. Meistens weiß ich selber nicht, wie ich es hinkriege. Aber meistens ist es Time Management. Also einfach die Zeit gut einteilen. Manchmal gelingt es besser, manchmal weniger. Ja, es gibt Tage, da kann man sich für nichts Zeit schaffen und dann hat man auf einmal wieder mehr. Also, genau. Ja. Und du hast ja dasselbe studiert wie ich. Wir waren beide auf der FH in St. Pölten. Sehr passend zum Frequency Festival. Das ist auch in St. Pölten. Und jeden Tag auf dem Weg in die FH habe ich eigentlich das Warehouse gesehen, wo das alles stattfindet und wo wir spielen werden im Night Park am 13. August, ja, auf der Second Stage. Und wir teilen nicht nur Drum and Bass als Leidenschaft, sondern auch das Filmemachen, das Audio Engineering, das Mikrofonieren, würde ich fast sagen, weil du arbeitest ja wo genau? Ich arbeite bei Puls 4 als Tontechnikerin. Tontechnikerin, also ernsthaft, Leute, Applaus. Weibliche Tontechnikerinnen, also weibliche Tontechniker. So. Das sieht man selten und ich finde es das super, dass du so deiner Leidenschaft nachgehst. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, den Rest deines Lebens im Audiobereich zu arbeiten als Technikerin oder als DJ-Produzentin, was würdest du wählen? Das ist ganz ehrlich, DJ und Producen, ja. Schon, Vorrang, oder? Ja. Um die Welt reisen, neue Leute kennenlernen. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann ich auf jeden Fall bei das. Dir. Girl, also ohne, dass es jetzt komisch klingt, ich sehe mich in dir, so wie ich vor einem Jahr war und so in die ganzen internationalen Gigs bekommen habe und ich mir gedacht habe, das passiert dir auch und du wirst so weit aufsteigen und ich sehe es einfach schon, weil du hast es verdient und du hast so viel Leidenschaft dahinter und jetzt möchte ich sehen, wie du auflegst. Also jetzt hört ihr Inaya in the Mix. Laboom Deluxe. FM4 Frequency House Party. Jetzt hört ihr Inaya in the Mix für die nächsten 55 Minuten. We'll be right back. pieces of my heart. All for you, all for you. All for you, all for you. La Boom Deluxe. Frequency. House Party. freak show. We don't let's go all night. Ooh, you and I synchronize. Ooh, feels like a super high. And I'm just mad you, but you feel like the rest of my life. You look like the rest of my life. down. It's time to rock it, to turn up. Don't slow down. Turn up. Don't slow down. Turn up. It's time to rock it. Don't slow down. Drop it like it's hot. DJ turn it up from the bottom to the top. You got to move, with it, step with it, don't limit. When I step into the club, drop it like it's hot. DJ turn it up from the bottom to the top. When you see me in the club, the party on lock. DJ turn it up, rock your body, don't stop. I go back to Rome, but this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man, what is it? Let me say again, you can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. Frequency House Party. We'll be right back.

In progress is La Boom Deluxe on FM4 nationwide, all over Austria. Enjoy. You heard Inaya in the mix. Festival. Roger. Louder. Clap at once. It sounds like, here we go. One, two, three. No, no, no, no.